Sie habe dem Präsidenten die Hoffnung ihres Volks und ihrer Regierung auf die formale Anerkennung von Litauens Unabhängigkeit dargelegt, erklärte Litauens Premier Frau Prunskiene nach der kurzen Begegnung mit George Bush im Weißen Haus einer sogenannten Photo-Opportunity. George Bush hatte Frau Prunskiene dabei als frei gewählte Repräsentantin des litauischen Volkes, nicht als Premier eines unabhängigen Litauen empfangen. Wenige Stunden vor diesem Treffen hatte Bush auf einer Pressekonferenz erklärt, er bleibe ein Anhänger des Dialogs zwischen der Baltischen Republik und Moskau zur Überwindung der gegenwärtigen Krise. Dabei pries George Bush Kreml-Chef Gorbatschow für dessen große Zurückhaltung angesichts der politischen Revolution in Osteuropa. Zur Frage, ob Washington, wie auch von der großen Mehrheit in beiden Fraktionen des Kongresses gefordert, aktiver und unmittelbarer in den litauisch-sowjetischen Konflikt sich einschalten sollte, zugunsten der litauischen Unabhängigkeit, erklärte Bush, wenn es eine solche konstruktive Rolle für die Vereinigten Staaten geben sollte, sollten diese sie selbstverständlich übernehmen, aber diese Rolle existiere nicht und er sehe sie aus einer Reihe von Gründen auch nicht entstehen. Er opfere mitnichten amerikanische Prinzipien, um für Gorbatschows Reformprogramm Zeit zu gewinnen, aber es stehe eine Menge auf dem Spiel für die Reformbewegung in den ehemaligen sowjetischen Satelliten des Warschauer Pakts und in der Sowjetunion selbst. Dieser Prozess müsse weiter vorangehen, das sei sein Wunsch. Um Gorbatschow, der unter enormem Druck stehe, mache er sich Sorgen. Litauens Premier Frau Prunskiene rief der Wahl in Washington dazu auf, die Nationen der Welt sollten die Unabhängigkeitserklärung ihres Landes garantieren. Der bevorstehende Washingtoner Bush-Gorbatschow-Gipfel könne zum Wendepunkt werden. Sie rief auf zu internationalem Druck auf Gorbatschow. Auch der ganzen Welt Liebling hat nicht das Recht, selbstherrlich über das Schicksal anderer Nationen zu befinden, erklärte Frau Prunskiene, die bei ihren Auftritten im amerikanischen Kongress mit stehenden Ovationen begrüßt wurde. Es sei ein Fehlschluss, dass die Welt die Wahl habe zwischen entweder Gorbatschow oder litauischer Unabhängigkeit. Gorbatschow und ein demokratischer Durchbruch in der Sowjetunion und ein unabhängiges Litauen seien nicht Alternativen, sondern miteinander vereinbare, konvergente Prozesse. Druck auf Gorbatschow aus dem Westen sei dabei hilfreich, erklärte Frau Prunskiene vor der sogenannten Helsinki-Kommission des Washingtoner Kongresses, die seit 1975 die Einhaltung von Menschenrechtsverpflichtungen in der Sowjetunion beobachtet. Indirekt hatte Frau Prunskiene zu Wirtschaftsmaßnahmen gegen Moskau aufgefordert mit dem Satz, jetzt in einer Periode ökonomischer Schwierigkeiten für die Sowjetunion kann die westliche Haltung zum entscheidendsten Argument zugunsten einer entschiedeneren Reformwende in Moskau werden. Frau Prunskiene erfuhr allerdings auch Kritik in Washington. Der demokratische Kongressabgeordnete Markey stellte sich vor den Kurs des amerikanischen Präsidenten und kritisierte das Vorgehen der litauischen Regierung, die einseitig ihre sofortige Unabhängigkeit von Moskau erkläre und, wenn der Westen auf diese einseitige Politik nicht umgehend voll anspringe, den Westen jetzt einer Haltung des Appeasement und eines zweiten München beschuldige. Nun wird es also ernst. Morgen beginnen in Bonn die Gespräche über die äußeren Aspekte der deutschen Einheit und jeder weiß, dass damit das Hauptkapitel im deutschen Einigungsprozess aufgeschlagen wird. Die beiden Lager, auf der einen Seite die drei westlichen Siegermächte und Bonn, auf der anderen Seite die Sowjetunion, haben ihre Positionen abgesteckt. Heute Nachmittag und heute Abend trafen sich einige Außenminister bereits zu Vorgesprächen in Bonn. Wir berichten darüber in unserem ersten Beitrag. Um die Zukunft Europas geht es auch bei unserem zweiten Beitrag. Präsident Bush hielt dazu eine programmatische Rede. Vergangenheit und Zukunft auf dem alten Kontinent beschäftigen uns auch im dritten Stück. Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf der Westerplatte und bei Arbeiterführer Wałęsa. Dann werden wir hören, wie es mit Gorbatschow weitergehen kann, nachdem auch die Letten ihre Unabhängigkeitserklärung beschlossen haben und wie Ostberlin versucht, beim Staatsvertrag noch nachzuschustern. In einem Wirtschaftsblock wenden wir uns dann den Themen zu: Einigung bei den Tarifverhandlungen, Einstieg in die 35-Stunden-Woche, die Lebensmittelkette Rewe kauft Coop und ein Streitgespräch über die Frage, sind Gesetze zur Begrenzung der Mietpreise notwendig? Mit einem Blick nach Athen, wo heute erwartungsgemäß Konstantin Karamanlis zum Staatspräsidenten gewählt wurde, dem Bericht von der Wall Street und der Presseschau beenden wir dann unsere Tageszusammenfassung. Zu unserem ersten Thema. Bereits im Vorfeld der morgen beginnenden Gespräche wurden heute Signale der Kompromissbereitschaft ausgesandt. Die NATO verkündete gestern den Verzicht auf die Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen und stellte darüber hinaus Erleichterungen beim Technologietransfer in Aussicht. Ein Abspecken der COCOM-Liste, die den Technologietransfer begrenzt, ist für die wirtschaftlich bedrängten Sowjets besonders interessant. Moskau seinerseits ließ in der Pravda verlauten, eine Mitgliedschaft des vereinten Deutschland in der NATO wäre kein weltweites Unglück. Ob es deshalb schon zu einer Einigung in der ersten der wahrscheinlich 6 Gesprächsrunden kommt, ist dennoch fraglich. Schließlich geht es um die Neuordnung Europas und damit um das globale Kräfteverhältnis. Über die Vorgespräche zu den Verhandlungen nun aus Bonn, Hans-Jörg Krieger. Selten war die diplomatische Szene in Bonn lebhafter als an diesem Freitag, da die erste Runde der 2+4 Gespräche ihre Schatten vorauswarf. Am Vormittag schon die Ankunft der Außenminister der beiden Supermächte, James Baker und Edward Shevardnadze, am frühen Nachmittag DDR-Außenminister Markus Meckel und am Abend schließlich die Chefs der französischen und der britischen Diplomatie, Roland Dumas und Douglas Hurd. Kreuz und quer wurden und werden Gespräche geführt. Bundeskanzler Kohl unterhielt sich längere Zeit mit Baker und Shevardnadze, Genscher ebenso und außerdem mit Meckel. Es folgt morgen früh ein Frühstück des Bundesaußenministers mit Dumas und Hurd, bevor sich die 6 Außenminister dann um 10 Uhr im Auswärtigen Amt zu den 2+4 Verhandlungen versammeln werden. Im Zentrum des Getriebes steht der rastlose Hans-Dietrich Genscher, nicht ohne Sorge beobachtet von seiner engeren Umgebung. Genscher hatte gestern den 2. Schwächeanfall binnen 4 Tagen. Zwar sieht das Auswärtige Amt, so die offizielle Auskunft, keinen Anlass zur Beunruhigung. Da aber andererseits ein Übermaß an körperlichen Strapazen kaum zu bestreiten ist, spricht man, das allerdings inoffiziell, von positivem Stress, dies wegen des starken Engagements Genschers für die Sache und wegen der Chance, jetzt die Erfolge seiner Politik ernten zu können. Dieser Erfolg wäre die einvernehmliche Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit mit der DDR auf der einen Seite und mit den 4 Siegermächten des Zweiten Weltkrieges auf der anderen. Zeitziel ist der Herbst dieses Jahres. Dann soll zu einem noch nicht festgelegten Termin, einem Gipfeltreffen der 35 Staaten umfassenden Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das Ergebnis der 2+4 Gespräche präsentiert werden. Das heißt, vor Ende 1990 müssten Antworten auf die Fragen gefunden werden, wie es das Vereinigte Deutschland mit der polnischen Westgrenze hält, unter welchen Bedingungen die alliierten Vorbehaltsrechte für Deutschland als Ganzes und für Berlin abzulösen sind und ob die Deutschen vereinigt der NATO angehören können. Letzteres wird von der Sowjetunion nach wie vor glatt verneint. Noch bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Köln-Bonn ließ sich Außenminister Shevardnadze noch einmal in diesem Sinne vernehmen. Ein vereinigtes Deutschland, so sagte er, sei aus sowjetischer Sicht mit seinem riesigen Potenzial an Industrie, Technik, wissenschaftlicher und intellektueller Kapazität bei Zugehörigkeit zu einem militärischen Bündnis eine Gefahr für die Stabilität in Europa. Zugleich bestätigte Shevardnadze aber die in Bonn und anderswo geäußerte Vermutung, dass es sich dabei nicht um das letzte Wort Moskaus handle. Denn zugleich sprach der sowjetische Außenminister von der Notwendigkeit eines Kompromisses. Auf eine gewisse Flexibilität hatte zuvor auch schon die Unterschiedlichkeit sowjetischer Vorschläge für eine Lösung des Problems hingedeutet. Zunächst wurde ein neutraler Status für das vereinte Deutschland gefordert, dann die Zugehörigkeit zu beiden Militärbündnissen und schließlich ein Status vergleichbar mit dem der blockfreien Länder. Nichts davon erscheint dem Westen annehmbar und selbst die einstigen Satelliten der Sowjetunion in Osteuropa halten von solchen Ideen wenig. Nicht zuletzt dieser Umstand hat in Bonn, Ost-Berlin, Paris, London und Washington die Zuversicht wachsen lassen, Moskau unter gewissen Voraussetzungen doch für eine Zustimmung zu einer Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO überreden zu können. Und darum geht es jetzt. Die Versicherung, NATO-Truppen würden nach einer Vereinigung Deutschlands nicht an die Oder-Neiße-Grenze vorverlegt, scheinen nicht ausreichend und auch nicht der Verzicht auf bodengestützte atomare Kurzstreckenraketen. Vielmehr bedarf es nach allgemeiner Einschätzung im Westen einer Änderung der NATO-Strategie und nach Bonner Ansicht zumindest des Angebots einer umfassenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Nein zu einer Modernisierung der Kurzstreckensysteme und weiterer Atomwaffen, nein aber auch zu einer völligen Denuklearisierung Europas oder gar einem Rückzug der USA vom alten Kontinent. Das ist die Botschaft, mit der US-Präsident Bush vor ein paar Stunden einer Europarede die Gespräche in Bonn von Ferne begleitete. Er sprach vor Studenten in Oklahoma. Joachim Lenz berichtet. Wenn es um die Gestaltung Europas, um die Überwindung der Teilung des Kontinents und die deutsche Vereinigung geht, sind seit einigen Monaten Bonner und Washingtoner Politikanalysen beispiellos ähnlich. Das geht bis in die Wortwahl, mit denen beiderseits des Atlantik Gedanken formuliert werden. George Bushs heutige Gedanken über die Grundsätze amerikanischer Europapolitik bestätigen dies ausdrücklich. der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, zu deren 35 Mitgliedern auch die USA und Kanada gehören, soll, so der amerikanische Präsident, vor Studenten der Universität von Oklahoma eine breitere Rolle zukommen. Sie solle zum Forum für den politischen Dialog im geeinten Europa werden und mit Hilfe neuer Mechanismen helfen, Streitigkeiten in Europa vermittelnd beizulegen. Sie könne die demokratische Revolution in Osteuropa sichern helfen und Richtlinien für den Aufbau freier Gesellschaften setzen. Bundesaußenminister Genscher hat im Februar dafür plädiert, im Rahmen der KSZE gesamteuropäische Institutionen zu schaffen und als Beispiele ein europäisches Konfliktzentrum und Organe zur sichernden Begleitung von Ost-West-Zusammenarbeit, von Menschenrechten und Abrüstungsverträgen genannt. Auf ihrer zur Jahresmitte geplanten Strategiekonferenz, innerhalb derer das NATO-Bündnis seinen Schwerpunkt künftig eher auf politischem als auf militärischem Feld bestimmen will, soll die NATO, so Bush, gemeinsame Ziele für die Zukunft der KSZE erarbeiten, damit diese schon auf der KSZE-Sonderkonferenz am Jahresende behandelt werden können. Bush bekräftigte zugleich, dass die USA politisch, militärisch und wirtschaftlich eine europäische Macht bleiben wollen. Dafür sieht allerdings der amerikanische Präsident in der NATO eher das geeignete Forum als in der KSZE. Denn im Atlantischen Bündnis ist Washington die unbestrittene Vormacht, in der KSZE geriete es in Gefahr, nur eine Stimme von 35 zu stellen. Die europäischen Verbündeten wollen die Vereinigten Staaten als Teil der europäischen Zukunft und ich glaube, sie haben recht, sagte der Präsident. Die Welt sei in das Zeitalter der Freiheit eingetreten. Doch der NATO komme weiterhin eine bedeutende Rolle zu für die Sicherheit Europas, denn so Bush, unser Feind heute, ist die Ungewissheit und die Instabilität. Bush pries Gorbatschows sowjetische Reformen als fundamental. Niemand könne die Uhr dort wieder zurückstellen. Aber, schränkte Bush ein, wir können die Uhr auch nicht vorstellen, um zu wissen, wie die Sowjetunion in einigen Jahren aussehen wird. Dies verlange von Amerika und seinen Verbündeten für diese Periode des Übergangs eine angemessene Präsenz und eine Politik, auf die alte und neue Freunde sich verlassen können. Insofern sei auch künftig für die NATO eine gesunde kollektive Militärstruktur notwendig, eine Kombination konventioneller und nuklearer Streitmacht, sagte der amerikanische Präsident. Signifikante amerikanische Streitkräfte in Europa dienten, solange sie dort gebraucht und erwünscht seien, als ein Beispiel für die anhaltende Verklammerung von Amerika und Europa. George Bush will in den kommenden Wochen, wie schon vor einem Jahr um diese Zeit, im Rahmen öffentlicher Ansprachen ein umfassendes Bild der außenpolitischen Grundlinien seiner Regierung vermitteln. Während der amerikanische Präsident Bush von der Freiheit in Europa spricht, nehmen die baltischen Völker und Staaten ihr Schicksal selbst in die Hand. Heute Abend erklärten auch die Letten, ebenso wie die Litauer und Esten vor ihnen, ihre Unabhängigkeit von Moskau und gaben damit der Neuordnung im Osten Europas einen neuen Impuls. Aber es war ein sanfter Stoß für Moskau und dürfte die Lage zwischen Atlantik und Ural vorerst kaum zusätzlichen Bewegung bringen. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Mit der knappsten erforderlichen Mehrheit hat der oberste Sowjet der Republik...